Hallo, hallo, hallo, hallo und guten Tag, liebe Leute, Zuschauer und Wesen da draußen aus dem fernen All. Hier ist wieder Tok Tok Fox und diesmal in einer Duo-Variante, denn ich darf den lieben Pfandaffe begrüßen. Hallo Marco, grüße dich. Hallo Henrik, hallo Hallihallo. Ballo, aber Und Zocker eigentlich, ne? es könnte sogar theoretisch sein, dass uns eventuell noch die liebe Maya noch zu uns stößt, denn heute haben wir. Ja, wir merken schon Weihnachten. Draußen ist ab und zu, stellen wir uns Schnee vor und denken uns Weihnachtsbäume und so. Und so, dann kommen ja auch so die Sachen, bis zum 24. sollte man vielleicht auch mal ein Geschenk haben oder vielleicht zwei, um seinen Liebsten seine Wertschätzung auszudrücken. Und da es ja hier bei uns um Comics geht, würde das ja Sinn machen, wenn wir euch, soweit wir das können, Tipps geben, was ihr an Comics generell verschenken könnt. Auch vielleicht an kleine Menschen, die erst 6 Jahre alt sind und das gerne machen möchten. Und damit sie nicht irgendwie Schund lesen oder angucken, da ist ja noch nicht so viel mit Lesen. Ja, haben wir uns, vor allen Dingen Marco, hat da ganz viel zusammengesucht. Ich habe ein Band auch noch rausgesucht von etwas, was für mich total logisch klingt, aber vielleicht für alle anderen da draußen nicht. Das werden wir noch rausfinden. Wie gesagt, Maya kommt eventuell noch dazu. Die müssten wir dann mit dazu werfen. Und für die Leute, die natürlich live zu gucken, ist wie immer die Sache, wenn ihr selber auch noch Ideen hättet oder Vorschläge hättet, dann können wir die gerne mit einmal hier behandeln. Und ja. Wie fangen wir denn an? Ach Margot, wie ist hier denn so? Ist alles Ja. fein? Bist du Ach, bestimmt alles naja. fein? Ja, super, ne? Also, sobald Weihnachten ist unser Lieblingsfest, das mögen wir alle so gerne. Wupp. Nee, sonst ist gut. Weihnachten steht vor der Tür. Wir wollten uns die Blöße nicht geben, da natürlich ein paar Comics vorzustellen, um gleich mal eine Überleitung zu schaffen. Ja, wollen wir einfach loslegen? Ich meine, wir Ja. haben so viel, wir können noch ein bisschen schwallen, aber ich Was glaube, ich nur sagen wollte das noch, interessiert die Leute nicht. es könnte ja theoretisch sein, dass vielleicht auch eine Comic-Empfehlung ja diesen Monat vielleicht, da wir ja jetzt nicht in vollzähliger Runde sind, vielleicht auch nochmal ein zweites Mal kommen, weil jeder natürlich so eine andere Gewichtung hat und so ein bisschen aus einem anderen Background kommt. Aber ich hätte gesagt, ja, scheiß da Hund drauf, fang einfach mal an, guter Mann. Was hast du denn so Ich und fange an. wovon würdest du mich überzeugen wollen, wenn du jetzt so sagst, ah, Marco, ich will meiner Mutti was schenken und ich weiß einfach nicht was. Deiner Mutti, Zum Beispiel? ja, zum Beispiel, ja. Nee, deine Mutti ist eine sehr alte Frau. Nee, da würde ich erstmal anfangen mit einem Klassiker tatsächlich, aber einer Neuinterpretation von eines Klassikers. Ach so, ich muss jetzt den Bildschirm teilen, das reicht nicht, wenn ich einfach das Fenster umklicke. Wow. Genau, wir versuchen das gerade so ein bisschen auch mit Screensharing so ein bisschen abzudecken, das Ganze. Genau. Da. Ich zeige euch mal das Cover. Und zwar heißt es, ist es der Zauberer von Oz. Ist sicherlich bekannt. Ist aber in der Version von Scotty Young. Und Scotty Young ist ja durchaus dafür bekannt, sehr schön zu zeichnen, aber auch in einem sehr, sehr eigenen Stil. Ich benutze den Comic gerne. Ich stelle ihn gerne vor. Also ich verschenke ihn gerne, weil einfach die Geschichte bekannt ist, ne? Aber weil die Zeichnungen halt auch in dem Fall echt wunderschön sind. Also hier sieht man, ich muss es mal vergleichen, seht ihr das? Ja. Der Klassiker, ne? Weil bei YouTube, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, sorry. Nein, ist alles Nochmal. gut. Ich kann es auch ein bisschen größer machen. Das ist natürlich super. Okay. Ja, man sieht es, also Scotty Young kann echt gut zeichnen. Also immer wenn ich einen neuen Scotty Young Comic sehe, eigentlich greife ich so halb so direkt zu, weil da macht man optisch nichts falsch. Inhaltlich ist es halt natürlich der Zauber von Oz. Es gibt irgendwie vier oder fünf Fortsetzungsbände, die die Geschichte nochmal wesentlich weiter spannen. Aber ist jetzt storytechnisch echt nicht anspruchsvoll. Also es gibt keine Wendungen, es gibt also keine Unerwarteten, die Figuren machen genau das, was sie andeuten zu tun in Gesprächen. Ah, ich gehe jetzt da lang, okay, dann gehen alle da lang. Aber das ist auch nicht der Punkt bei dem Comic, finde ich. weil halt echt wunderschön ist einfach. Und daher denke ich aber auch, dass es halt ein super Comic ist für die ganze Familie. Also ich kann es mir echt gut vorstellen, dass das Eltern zusammen mit den Kindern lesen, dass Erwachsene das mögen, weil es halt schön gezeichnet ist, dass Kinder das mögen, weil es extrem zugänglich ist. Es ist nicht, also diese Anspruchslosigkeit, sage ich mal in Anführungsstrichen, in der Geschichte, die hilft, glaube ich, eher kleineren Kindern wirklich einen guten Zugang dazu zu finden. Und wie gesagt, ich habe auch die Fortsetzungsbände alle, weil es echt Spaß macht. Gehen die über die eigentliche Geschichte hinaus auch mal oder bleibt es dann in dem Rahmen immer? Also es dichtet nicht ans Ende irgendwie noch was dazu oder so. Bin mir ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Also ich habe als Kind auch den Zauber von Oz gelesen. Und also auch mehrere Bücher. Man kennt ja die Geschichte, wo sie quasi wo sie die Hexen besiegt, dann feststellt, der Zauber von Oz ist ja eigentlich nur ein Hochstapler, so ein Magier, ne? Dann kriegt sie ihre, wie war das, dann kriegen alle ihre Geschenke, also der Löwe das Herz und so weiter. Und dann geht es auch schon direkt nach Hause. Und danach geht die Geschichte da in dieser Comic-Version noch weiter. Ich habe das irgendwie anders, komplett anders in Erinnerung, aber ich habe auch irgendwie gelesen, dass es in Ost- und Westdeutschland unterschiedliche Versionen gab. Also Ach so. nagel mich nicht drauf fest, also ich hab keine Ahnung. Aber ich muss auch sagen, mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe noch nie den Zauberer von Oz gelesen oder komplett gesehen. Okay. Also wenn ich jetzt mal so überlege, ich kenne so die, ja, das Zimmermännchen und Löwe und so, das sagt mir ja schon was, aber ich habe Und das, glaube ich, kämpfen, na nie klar. komplett. Ich ja auch nicht so ein Lesefuchs war damals, muss ich auch mal immer wieder betonen. Aber ich muss dir zustimmen, es sieht sehr, sehr, sehr, sehr schick aus. Es hat so einen schönen. Ich finde, es sieht mal so ein bisschen aus wie Burton, so Ja. ansatzweise. Also das, was man so bei Werken, bei den frühen Werken von Tim Burton halt so empfindet, so ein bisschen, ne? Aber auf eine sehr fröhliche Art. Also dieses Abstrakte ist es irgendwie, ne? Dieses einzigartig, also eigenartige, einzig und eigenartig, Ich um mal noch ein paar Frostgrenzen drauf. fühlte mich erinnert an einer der ersten Seiten an Don't Starve tatsächlich vom Stil, wo der, was war das, der Opa oder der Vater irgendwie halb vom Stuhl gefallen ist und dann dachte ich so, Moment, das sieht mir aber irgendwie, das könnte auch Don't Starve Comic sein. Das war irgendwie ganz unten rechts und auf so einer Seite dann. Hier, Ich weiß die jetzt gar nicht. Hohlscheuche. Ja, doch, das ist echt schon. Wie ist es denn so mit dem Gewaltgrad? Also könnte man das jetzt auch dann den Kindern auch so weit mitgeben? Oder gibt es da so Spitzen drin, wo man sagt, hoi, das ist aber jetzt. Naja, prinzipiell wird eine Hexe von einem Haus erschlagen, eine andere wird, die schmilzt, weil sie von Wasser getroffen wird. Und dann ist da halt dieser Löwe, der auch ein bisschen rum. Ich würde euch gerne den Löwen zeigen, aber es ist Sieht leider man nicht immer so in der klein. Preview. Naja, doch, da oben in dem Cover sieht man ihn ja Ah ein ja, bisschen. genau, okay. Ja, der ist unglaublich niedlich. Also, Ja. der ist so süß. Nee, Gewaltgrad, also das, nee, also überhaupt nicht. Also, nee. Naja, gut, du Es siehst ja da ist. nichts. Dann fliegt wahrscheinlich das Haus auf die Hexe und das war's. Und du siehst halt dein Genau, Haus da liegen dann. halt die. Wie man es aus diesem alten Film vielleicht kennt. Nee, also es ist wirklich echt wie für Kinder gemacht. Dadurch, dass es halt so ein bisschen simpel ist, visuell sehr, sehr fordernd. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Geschenk, falls man, also wie gesagt, seine Mutti wird es gefallen, wenn sie die Bücher kennt Das glaube ich auch, das glaube ich auch, ja. oder wenn sie sich gerne auch an sich hübsche Bilder anguckt. Und ja, und den Kids gefällt es vielleicht, weil die Geschichte echt schön ist. Und ich finde es auch gut, wenn man die Geschichte kennt, ehrlich gesagt. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Bleibt es, Auch in dem Fall. aber ich, also du meinst auch, also trotz, auch wenn man die Geschichte kennt, kann man sich das gut geben, einfach durch die Bilder und durch, wie sie es erzählen. Weil wenn ich es jetzt noch nicht gelesen hätte oder geguckt hätte, dann würde mir also generell nichts fehlen. Dann würde ich ja nur, würde ich ja auch nichts verpassen in dem Sinne. Das Also ist eine gute Frage. Ich habe es tatsächlich mit dem Auge gelesen, das ich schon kannte. Aber ich wüsste jetzt nicht. Ich glaube. aber wenn du schon sagst, es ist straightforward geschrieben und das wird sich ja erstmal in der Vorlage dann halten, glaube ich nicht, dass da irgendwie, dass man das jetzt bereuen würde, dann dementsprechend. Bereuen? Nee, nee, bereuen nicht. Aber vielleicht erwartet man denn von der eigentlichen Geschichte, wenn man danach vielleicht nochmal die Bücher lesen möchte oder so, dann wird man die Geschichte vielleicht für zu einfach halten. Das kann passieren. Aber ich würde jetzt auch nicht hohe Literatur jetzt erwarten, das auch nicht. Also schon so eine Botschaft und alles, aber ich würde jetzt nicht irgendwie da kein Epos-Werk erwarten einfach. Das jetzt nicht. So kann man es ruhig festhalten. Ja, aber das war mir, wo du da schon mal von gesprochen hast, war mir das auch positiv in Erinnerung geblieben. Ich habe es mir aber irgendwie nicht auf den Wunschzettel gelegt. Das muss ich nach unserer Runde nochmal machen. Achso, erschienen ist es übrigens, kann man vielleicht auch nochmal sagen, im Original auf Englisch, ich habe es gerade auf der Hand, ne? im Original bei Marvel tatsächlich, in Deutschland bei Panini, kostet 24,95, ist ein Hardcover, auch ist sehr, also ist relativ dick auch, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat, ehrlich gesagt. 246, glaube ich, stand da hinten drin. Aha, stimmt. Steht es nicht drin, doch, nee. Ja, irgendwie an dem Dreh, genau, auf jeden Fall. Mhm. Und wenn man halt mehrere Bände davon hat, dann sieht es auch echt nicht schlecht im Bücherregal aus, ne? Muss man ja auch mal sagen. Ist da so ein, kommt da am Ende so ein Bild raus? Nee, leider nicht. Nee, ah, nee. Und dann hat man ein kleines Bild. Ah, das ist aber auch schick. Von Dorothy. Ach, ich mag's. Ich mag's wirklich gern. Und ich blätter auch immer noch wieder drin rum und denk so, ach, es ist schön. Mhm. Da ist die Welt doch in Ordnung. Soll ich denn meinen einen Vorschlag mal gerade rausholen. Also es ist ein Vorschlag, wo ich mir nicht ganz 100%, also für mich machte das total viel Sinn. Ich habe das jetzt angefangen zu lesen. Erbsa hat mir das soweit empfohlen, weil das in einem in der Ausgabe so relativ frisch erst erschienen ist. Es dreht sich, also für wen wäre das Geschenk? Ich glaube, es wäre für, wenn ich es am Weihnachtsbaum, wenn ich das jemandem schenken wollen würde, dann würde ich es dem Fatti schenken. Und dem Fatti, für mich macht Sinn. Ich würde tatsächlich, das ist jetzt wahrscheinlich spiegelverkehrt, ich würde tatsächlich Dylan Dog verschenken. Dylan Dog ist ein, ich sage mal, paranormaler Ermittler, der von der Polizei dann irgendwann auch mal gegangen ist, weil er gesagt hat, na, das ist alles hier nicht so. Und seinem Kollegen Groucho. Und das ist halt, es ist alt. Es ist halt echt alt, das Ding. Also du merkst halt schon erstmal, du hast, ich suche mal gerade, der Zeichenstil. Du siehst ihm halt an, es ist halt was Älteres. Es ist halt auch von dem, wie es abgehandelt wird halt. Also der Dylan Dog trifft eine Frau in Not und die Frau in Not erzählt, und ich war halb nackt in meinem Haus und dann griff mich mein Mann an und der ist Zombie geworden. Und deswegen merkst du auch so ein bisschen in der Vorstellung so Frauenrollen. Ja, ich kann ja mal so. Das würde ich jetzt nicht meinem Sohn vielleicht mit 6 Jahren zuschicken. Das ist schon, da sieht man das eine oder andere Höschen. Und Dylan Dog ist halt auch ein Aufreißer, der macht halt mal so einen coolen Spruch. Sein Kollege Groucho ist irgendwie immer der Jokester, der irgendwie so ein bisschen töpelig drüber kommt, irgendwie lustig ist und irgendwie auch so Sachen sagt. Es sind so viele Sachen so komisch irgendwie. Dylan Dog spielt halt zwischendurch immer Klarinette, um sich zu beruhigen und man weiß gar nicht, warum. Warum spielt er jetzt, habe ich hier ein Bild? Ja, das macht er plötzlich immer wieder. So immer wieder. Und in diesem Sammelband hier, das ist der erste, ich glaube, es sind insgesamt 3, vielleicht ist sogar schon der 4. Sammelband erschienen. Da sind jeweils 3 Comics drinne, wo der Zeichenstil auch sich jetzt innerhalb der 3 Comics sehr stark oder sehr schnell steigert, muss ich mal sagen. Wenn ich jetzt in den zweiten mal gucke, da geht es um Jack the Ripper. Dann ist das Ganze schon mal aufgewertet schon mal wieder. Also dann muss man auch sagen, da merkst du echt Steigungen. Dylan Dog ist wohl auch echt eine Referenz, so wie ich das mitbekommen habe. Italienisch ursprünglich. Mhm. Und ist halt schon so ein bisschen... es ist halt angelehnt, also diese ganzen Horrorschocker auch so ein bisschen, auch an diese ganzen, das ist natürlich, am Anfang ist gleich halt so voll die fette Zombie-Folge, dann so ein Jack the Ripper-Ding, dann gibt es irgendwas mit Werwölfen. Ich denke mal, es hat so ein bisschen Klassischen Film Monster man so kennt. Ja, Mumie vielleicht noch irgendwann. wahrscheinlich auch noch. Wir haben die anderen, wir haben zwei weitere von den Sammelbänden noch da. Und hier auch nochmal, sieht man auch nochmal, der Zeichenstil wird halt echt, verändert sich relativ schnell. Ich glaube auch, ich habe so die Vermutung, Dillendorg ist nicht nur das, was er. Da steckt noch mehr dahinter bei ihm. Das ist, er weiß, wie Ist er die. vielleicht ein Grimm oder ein Jäger Ja, oder? also ich glaube, also Supernatural hat sich wahrscheinlich auch da so ein bisschen. Warum sieht der Mann aus wie Hitler? Ist wahrscheinlich im Schwarzwald oder so. Naja. Ich glaube, das ist natürlich dann alles irgendwie sehr, sehr abgeguckt. Es gab sogar einen Dillendorg-Film, den haben wir auch gesehen vor den Comics, der aber sehr, sehr unterdurchschnittlich war. Den würde ich nicht empfehlen, aber ich glaube, wenn man, wo haben wir denn nochmal eine schicke Seite? Wie kommst du denn drauf, den Comic denn überhaupt zu kaufen? Also ich höre jetzt, also das ist sehr klischeehaft, sehr Ja, erwartungs. du musst halt schon, wenn du das liest, musst du halt wissen, es kommt halt aus einer älteren Zeit und da ist halt, zum Beispiel, da kommen Frauenrollen einfach nicht so gut weg. Das ist halt in dem Moment so. Die sind halt schon Hauptakteure irgendwo, aber und haben dann vielleicht auch ihren eigenen Kopf, aber irgendwie so richtig, naja, Dillendorg vernascht die halt der Reihe nach auch. So wie es halt in frühen Actionfilmen irgendwie so ist. Ich meine, es ist über Erbse, ja, also Erbse meinte hier, die sind total gut und die sollten wir kaufen. Und ich glaube, das ist auch einerseits, weil sie sich an den Film erinnert hat, das dann recherchiert hatte und ich glaube auch über Sarah, dass sie dann auch nochmal erzählt hat, dass die sehr, sehr gut sind. Ja, und Erbse, die auch gerade eben im Chat ist, meinte, der Humor. Ja, der Humor ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist halt irgendwie, du hast halt deinen Comic Relief Charakter mit Groucho, der halt schon auch der macht ständig Witze. Keiner weiß warum. Die sind auch nie lustig. Und dann wundert er sich immer, warum keiner lacht. Und dann zählt er halt noch einen Witz. Und so geht es ewig weiter. Und Sehr sympathisch auf jeden Fall. also es ist irgendwie, es wächst einem sehr, sehr schnell ans Herz auch so. Du hast halt eine Grundgeschichte. Es ist halt alles so ein bisschen, oh, ein Doktor. Xabaraxus und oh, und das ist das Anagramm für und oh nein, er ist der Bösewicht, er hat einen exzentrischen Bart. Aber es ist schön, es ist echt irgendwie so ein schönes, stimmiges Ding. Und ich musste, als ich das gelesen habe und das so, wo wir gesagt haben, mit dem Comic Empfehlung, dachte ich so, oh, das würde ich. Also hätte ich einen netten Papa, hätte ich das dem was geschenkt. Dann hätte ich gesagt, Mensch, dann hätte ich den doch verschenkt. So ein Teilchen hier kostet 30 Euro, ist ja halt auch so ein fettes, dickes Hardcover, finde ich, ist auch ganz, ganz schick so im Regal nochmal. Es sind halt immer drei Comics und die sind halt, man sieht hier diesen Strich, so dick sind die dann immer. Ich finde es cool, ich mag es immer mehr, ich bin froh, dass ich halt da noch so viel zu lesen habe. Und da das halt wirklich, oh, seit wann gab es denn den Doc? Das ist auch schon sehr alt. Ich weiß jetzt leider nicht automatisch, das habe ich leider vorher nicht nachgeguckt, wann der rauskam. Aber ihr könnt es euch in etwa, denke ich mal, denken. Ich glaube so um die 80er rum. Na, sieht schon so Ja, früh, also 86. spätestens 86. Ja, da fing es so quasi an. Also war es wahrscheinlich noch nicht der erste Comic, aber dann fing das Ganze an, halt zu wachsen. Und hat sich dann halt schön orientiert an den ganzen Horrorschinken. Und auch popkulturell, es wird natürlich immer so ein bisschen Referenz gezogen, Dawn of the Dead und sowas. Also ist sehr, sehr cool, wenn ihr einen netten Papi habt. Kann man gut verschenken. Finde ich Ist gut. es eher so gefühlt so ein Groschenroman in Comicform? Wieso, wie hießen sie früher hier? So Es gab Pulp-Dinger. diese Hefte, dieses John Sinclair zum Beispiel, oder ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast. Ja, ein bisschen. Da ist es irgendwie dann doch herzlicher. Ich finde das Okay. unglaublich herzlich irgendwie. Dabei ist bei den Charakteren natürlich auch erstmal gar nicht so viel irgendwie so da, aber irgendwie funktioniert das einfach. Es ist ganz, ganz komisch. Also es hat auch einen leichten Pulp-Einschlag, natürlich. Allein das dann, wie ich am Anfang sagte, oh, die Frau und Hilfe, mein Höschen, oh, rette mich, Dillendorg, so. Aber es ist halt irgendwie so. Es hat so einen alten Charme dann doch wieder. Aber man kann es halt nicht Okay. mit aktuellen Sachen so messen. Also wenn, da bräuchte man jetzt keinen Twitter-Hashtag irgendwas draus machen, Dillendorg ist sexistisch, weil das ist von 86, ja, natürlich ist es Das sexistisch. war halt so, genau, Und wäre auch Quatsch zu verleugnen, ne? ja, deswegen. Aber es ist Aber deswegen sind die jetzt, Frauenrollen kommen auch nicht, kommen wo auch, ich habe mich da von Erbs hat es ein bisschen weitergelesen, sagte auch, die kommen auch mal wieder vor. Also das ist nicht so durchgefegt weggeschickt so. Nein, die haben schon. Hast ein böses Wort gesagt. Ich habe was? Ich habe gehustet. So ein bisschen. Weggeschickt. Und Mikas Atelier, hallo, ich grüße dich, hat auch schon gesagt, sie möchte nicht mehr davon hören, weil sie das auch schon auf der Liste hat. Ja, okay, dann höre ich halt auf. Dann muss halt der liebe Marco wieder was vorstellen. Dann kommt was Oh Neues auf Mann, eure okay. Liste. Wem willst du jetzt beschenken, Henrik? Vielleicht, Also Mutti hat jetzt schon was. Der Vati hat die hat von was. meiner Seite was. Okay. Was ist denn für den Crazy Onkel? Habe ich nicht was für den Crazy Onkel? Der crazy Onkel. Ja. Extra vorbereitet. Und zwar ist es ein ziemlich interessantes Projekt, ehrlich gesagt. Es ist einerseits ein Comic, andererseits aber auch ein Album, also eine CD quasi. Ach, ich Okay. kriege das mit dem Scherben nicht hin. Das ist mir noch nicht so richtig in Hand und Bein übergegangen. Wie Ach, auch die du Mann. Redewendung, die richtige. Pass mal auf. The True Life of the Fabulous Killjoys. Geschrieben von Gerard Way, der bei der Band My Chemical Romance war. Oder ist, also war, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Und die Geschichte handelt. Nee, ich fange anders an. Es gibt ein Album von der Band, das heißt Danger Days. Und es behandelt halt diese Killjoys, die so ein bisschen in einer anderen Welt leben. Also es handelt von einer Welt, wo es einerseits also es nennt sich Battery City, das ist eine Stadt, in der Menschen wohnen, die alle irgendwie keine Individuen mehr sind. Ja, die leben da nur, da gibt es auch Roboter, so als Bild dafür, dass die halt alle irgendwie gleich sind. Auf der anderen Seite gibt es so eine Art Wasteland, also in so einem vertrockneten, maroden Gebiet, die Killjoys. Das sind halt Leute, die kleiden sich bunt, die sind ganz wild, die machen Spaß, nur Party, Action und tralala. Das behandelt halt das Album in Songs. Geht darum, dass sie halt ein Mädchen retten, weil die halt die Revolution so ein bisschen auslösen soll. Und der Comic spielt danach. Genau. Ach Sie so, wurde halt du von den hast jetzt, Killjoys ach gerettet. so, okay. Du hast jetzt Bitte? also die ganze Sorry. Zeit noch bei dem Song jetzt in dem Moment und das ist jetzt das Aftermath, was wir dann sehen, okay. Genau, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, die das nochmal irgendwie so ein bisschen fortsetzt. Also was heißt ein bisschen eigentlich komplett fortsetzt. Ich würde das Album eher so als Prequel sehen, so als Vorgeschichte, so ein bisschen, worum geht es eigentlich im Konkreten? Und der Comic erzählt dann so die eigentliche Geschichte, wie halt diese Revolution dann wirklich so ausgelöst wird. Das ist voller Symbole, voller Metaphern, die man beim ersten Mal einfach echt nicht versteht. Ja. Also hier sieht man auch auf der rechten Seite, manchmal ein bisschen größer. Sexworker sind halt alles Roboter. Ne? Hier links sieht man diese Armee von dem Hauptschurken, der zufälligerweise, vielleicht sieht man den. Nee, der sieht halt sehr aus wie Grant Morrison, der ist Zeichner oder auch Autorzeichner, der auch in den Videos zu den Songs mitgespielt hat. Wirklich sehr überraschend teilweise alles. Es ist bunt, es ist aufregend. Das ist unglaublich schwer zu fassen, weil es einfach so unglaublich komplex ist. Und leider ist auch schon die Preview ein bisschen zu Ende. Ich klicke mal zurück einfach. Gab es denn Und sowas dann. sonst mal, dass anhand von einem Album daraus eine Comic-Idee entstanden ist? Das klingt jetzt sehr, sehr crazy für mich. Das ist in dem Fall crazy, weil dieses Album als alleine steht mit dem Comic zusammen. Aber es gibt jetzt zum Beispiel Kiss, die haben ja alles vermarktet, ne? Ah, Die haben stimmt, ja logisch. Ja, wirklich doch, ja, doch, klar. Jetzt, wo du es sagst, so ja. in der Richtung gibt es das. Aber das ist irgendwie einfach, weiß ich nicht, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es bis heute nicht so richtig verstanden alles. Man hat beim Lesen das Gefühl, dass man, ich schalte mal kurz wieder zurück, also man hat so das Gefühl, dass da noch wesentlich mehr dahinter steckt, als man beim ersten oder zweiten Mal lesen wirklich verstanden hat. Das geht so ein bisschen darum, dass man auf der einen Seite sich vielleicht auch ein bisschen an die Gesellschaft anpassen muss, aber andererseits auch seine Individualität nicht verlieren darf. Es geht, also Sexualität spielt auch eine große Rolle in dem Comic. möchte ich jetzt an der Stelle nicht spoilern, aber das ist so ein kleines, so ein Hook quasi, der uns den, ach nee, das möchte ich alles nicht sagen, sonst verspoilere ich da alles. Also der Comic hat viele, viele Aspekte, über die man lange, lange reden kann. Also es würde fast Sinn machen, da nochmal eine extra Sendung zuzumachen. Ich weiß auch, dass Sarah das gelesen hat und auch ganz toll fand. Es ist einfach super komplex. Aber man merkt diese Komplexität nicht, ja. Man liest es vor sich hin und überlegt so, ich verstehe jetzt das nicht. Okay, dann lese ich halt die nächste Seite, ne? Okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu abgefahren. Das ist irgendwie nicht so zugänglich einfach. Dann liest man weiter und weiter und weiter. Man ist dann irgendwann drin. Man versteht, worauf die ganzen Figuren hinaus wollen. Man versteht so ansatzweise, was der Autor uns sagen will. So ansatzweise. Und dann passiert halt dieses Ende, dieses Finale. Und dann steht man da und denkt so, ich muss das jetzt nochmal für voll lesen. Und dann muss ich nochmal dieses Album hören und dann nochmal die Songtexte dazu lesen. Und dann bildet sich langsam so ein Bild um diesen Comic. Ja, man fühlt sich dann schon so ein bisschen geschafft, weil es wirklich sehr, sehr viel ist. Und das würde ich dem Crazy Onkel schenken. Weil einerseits hat er dann vielleicht den Comic, andererseits die CD dazu. Das ist ein schönes Kombi-Geschenk. So würde ich empfehlen. Also wenn man es wirklich sehr, sehr anspruchsvoll mag. Und wenn man halt die Band mag vor allem. Ne? Ich glaube, es ist auch schwierig. Gibt ja sicherlich auch Leute, die My Chemical Romance jetzt eher ein bisschen doof finden. Ja gut, Klingt ja aber auch ich kann man, sehr trotzdem kann man den exzentrisch. Comic dann ja wahrscheinlich sehr, sehr gut finden, trotz alledem. Ich Meinst du weiß nicht, nicht? ich mag die. Also von daher fällt es mir nicht schwer. Aber wenn man die doof findet, die haben ja schon sehr, sehr manchmal so sehr schwierige Songs, so, die man jetzt vielleicht als 16-jähriges Mädchen eher toll findet oder so. Das verbinde ich auch so ein Weil, bisschen damit, ehrlich zu sein. Aber ja. ich habe da nicht, bei My Chemical Romance habe ich gar nicht so eine Bindung zu. Ich weiß halt, dass sie gibt und dass sie auch mal gehypt wurden und so. Aber es ist, aber muss man das Prequel quasi dafür gehört haben, um den Comic? Jetzt wird Nee. wahrscheinlich ein bisschen helfen, ne? Oder aber. Ja, das hilft. Und es hilft vielleicht auch schon einfach, wenn man die Videos dazu gesehen hat, so, ne, die Musikvideos. Es wird eigentlich alles im Comic erzählt, worum es geht, was da passiert. Es ist nochmal so eine nette Dreingabe einfach, ne? Also, ich fand es sehr, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll. Also, ich fand es sehr bewegend. Aber es ist doch schön, Ja. wenn man dann so ein anspruchsvolles Ding auch mit dazwischen hat. Das finde ich sehr, sehr schön, weil ich glaube, bei vielen Comics hast du das Ding, ob du den dann nochmal ein zweites Mal liest. Wenn da natürlich so Anspruch ist und du dann erst überhaupt beim zweiten Mal raffst, so langsam, was da passiert, dann hast du ja von einer gut geschriebenen Geschichte ja doppelt so viel. Und das finde ich ja sehr, sehr schön. Und wenn es dann noch gut gezeichnet ist, so wie du es jetzt gezeigt hast. Hier sieht man halt den Charakter, der aussieht wie Grant Morrison. Auch übrigens ein sehr guter Zeichner, von dem ich noch einen Comic vorstellen möchte. Das Lustige ist, ich So fand ein Zufall. bei dem Typen jetzt unten im Bild, das hätte für mich. Also hätte jetzt Sarah gesagt, das hätte sie gemalt, hätte ich gesagt, ja, stimmt, hast du gemalt. Stimmt, ne? Das Tatsache. fand ich total Das gerade muss eben. sein. Ich muss mal kurz gucken. Gezeichnet ist es aber eigentlich Sarah Burini, oh mein Gott! von Becky Cloonan, die Sarah übrigens auch sehr gut findet, glaube ich. Vielleicht ist das auch ein Synonym. Hier schließen sich Kreise, meine Güte. Gut, ja, das ist doch cool. Also das müssen wir Dem soll man mal. echt eine Chance geben. Ich habe da mal eine Review zugeschrieben, in der ich eigentlich genau dasselbe sage. So im Prinzip, ich habe es nicht verstanden, aber es ist toll. Man weiß, da passiert viel Tolles. Das ist optisch auch sehr, sehr schön. Das ist schwierig. Da wieder die Frage, was kostet so ein Band? Achso, was der kostet. Ich habe jetzt das Exemplar von Panini wieder hier. Das kostet 17 Euro. Ist auch wieder eine angenehme Dicke für so ein Comic. Hinten ist eine Spinne drauf. Hey, Dann sieht man, glaube ich, gerade erschreckend. nicht so. Nee, nee, war. Doch, da ist Es wird irgendwas. unscharf. Ja. Beauty-Blogger-Problems. Ach, da können wir ja Geschichten erzählen, Ah, Henrik. ne, oh, ne, du. Über den Zwang, Lippenstift zu essen, ja. Gut, also dann haben wir jetzt, hätte ich eins für den Vater, dann hätten wir was für die Mutti, beziehungsweise das kleine Kind, den Crazy Onkel. Aber Kinder brauchen ja immer mehr Geschenke. Hast du noch was für nochmal für den Bruder oder noch eins für die Schwester? Ich Ja, und zwar, ich mache einfach gleich, ich bringe einfach gleich die Kurve zu Grant Morrison. Und zwar, es ist immer schwierig, weil die Leute erzählen, ach, ich kriege das mit dem Teil noch nicht hin, das ist immer so viel. Ach, Medienkompetenz, ey, ich könnte im Bundestag arbeiten. Naja. IT, ich sag's dir. Ach, naja. Ja, ne? Oh, steckt's nicht drin. Es da? Ist da. Ja, Jetzt da muss ich noch kommst den du. Ich richtigen sehe Tab schon. finden. Ich habe ja nur ungefähr 5 Millionen offen. All-Star Superman von Grant Morrison. Die Leute sagen immer, Superman ist blöd. Also das hört man oft, ne? Der ist zu gut, der kann ja alles. Der ist ja voll stark. Und wenn irgendwas blöd gelaufen ist, dann fliegt er ganz schnell um die Erde und dreht die Zeit zurück. Oder hat kein Geld und drückt mal so ein Stück Kohle zu einem Diamanten. Ja, man Denkt denkt das tatsächlich. so, ne? Man denkt Man so, denkt, Superman hat genau. ja alles und kann alles und das sind, glaube ich, auch viele Leute, die das sagen, die sich nicht damit beschäftigt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte das auch mal. Ne? Also man kennt halt eher so die Filme, tatsächlich diese mit Christopher Reeve, und die sind schon nicht so gut eigentlich. Die haben Charme, aber die sind nicht so gut eigentlich, wenn man da ehrlich ist. Aber Superman finde ich einen super spannenden Charakter, eben durch seine Stärke, weil er einfach unglaublich überlegen ist, aber durch seine Erziehung natürlich schon der menschlichste von uns allen ist. Ne? Das ist der Beste von uns quasi. Und diese Superman-Geschichte ist dadurch besonders, weil sie eigentlich nicht im aktuellen oder im eigentlichen Universum von Superman spielt. Das ist eher so eine, wie alle All-Star-Titel, also es gibt ja auch All-Star Batman und All-Star Western und Schlag mich tot, die stehen für sich alleine. Das sind Geschichten, die am Anfang und am Ende, und was da passiert, hat nichts mit den anderen Superman-Figuren oder Geschichten zu tun, die man vielleicht so kennt, oder die laufen in Serien oder irgendwie oder irgendwas. Und die Geschichte, und das kann ich euch sagen, ohne zu spoilern, in der Geschichte stirbt Superman. Das ist nicht der Kern der Geschichte. Er rettet die Welt vor, ich glaube, Lex Luthor, der hat ja irgendwie eine Raumstation manipuliert, und Superman fliegt hin und rettet die. Und diese Raumstation befindet sich ziemlich nahe der Sonne. Und Superman zieht ja seine Kraft aus der Sonne, also quasi wie so ein Baum. Durch Sonnenlicht bekommt er seine Stärke. Und weil es halt so nah an der Sonne ist, hat er zu viel Sonnenenergie quasi aufgenommen. Und es ist einfach zu viel für seinen Körper, und er stirbt. So, wie so eine Überdosis quasi. Und der Comic handelt jetzt davon, wie er nochmal alle irgendwie besucht und sich verabschiedet, nochmal irgendwie alle auf den richtigen Weg bringt. Es gibt einen Teil, wo er mit Lois Lane unterwegs ist und ihr irgendwie so eine Medizin gibt, dass sie für einen Tag seine Kräfte hat, dass er das nochmal mit ihr teilen kann. In einem anderen Teil besucht er Bizarro World. Ja. Kennt man vielleicht Bizarro World? Ist halt die ist geformt wie so ein Würfel, und da ist alles irgendwie andersrum. Also es gibt einen Bizarro Flash, der ist extrem langsam. Es gibt halt Bizarro Superman, der eigentlich nur so Bizarro heißt, der einfach ganz schwach und unfähig ist. Also, ja. Ist echt niedlich. Dann gibt es, genau, den, wo hatte ich drauf hinaus? Jetzt habe ich den Faden verloren. Bizarro-Welt, was er noch alles so machen kann. Bizarro-Welt, genau. Besucht seine Eltern, verabschiedet sich. Dann gibt es noch diese Legion of Superheroes, die so aus der Zukunft kommen. Die haben nochmal einen Auftritt. Und am Ende, ach so, ganz, ganz tolle Szene die ist leider nicht in der Preview drin, aber die kann ich euch mal, vielleicht, ich habe sie jetzt auch nicht rausgesucht, weil ich total unvorbereitet bin heute. Wirkst aber nicht so. ich habe ehrlich gesagt, den Comic habe ich sofort auf Abruf, ja. Also, es ist eigentlich mein Lieblings-Superman-Comic. Vielleicht finde ich die Stelle, nee, es gibt eine Stelle, die zeigt, wie gut Superman eigentlich ist. Er hat die Macht, die ganze Welt zu retten, weil er stirbt ja eh. Er kann ja irgendwo hinfliegen, die ganzen Schurken einsammeln und irgendwie in die Sonne schmeißen, oder Flüsse umleiten, dass die in trockenen Gebieten Wasser haben. Aber Superman nimmt sich sogar die Zeit dafür, suizidgefährdete Jugendliche vom Springen von einem Hochhaus abzuhalten. Und es ist eine unglaublich starke Seite, weil die super menschlich ist und super Man merkt, wie oft ich Super sage bei einem Superman-Comic. Ne? Das fällt mir gerade auf. nee, ach, ich hätte das mal echt suchen sollen. Das ist echt eine ganz tolle Seite. Aber ich finde es wahrscheinlich nicht. Ach, in dem Comic passiert so viel einfach. Also so viele kleine Geschichten, die dann zusammen diese große Abschiedstournee von Superman zeigen. Und ob er jetzt wirklich am Ende stirbt oder nicht, kann ich nicht sagen, weil es echt auch nicht so einfach zu beantworten ist. Aber dadurch, dass es halt ein All-Star-Comic ist, hat man so das Gefühl, man hat jetzt wirklich eine komplette Geschichte gelesen, wo man nichts vorher zu wissen muss, wonach auch nichts passiert. Und es macht Spaß. Also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Comic. Ich habe hier die Covergalerie gefunden. Kann ich auch mal zeigen. Das ist verrückt, du hast mir gerade so ein bisschen tatsächlich Superman schmackhaft gemacht. Hier, das ist das Cover aus der Geschichte, wo er mit Lois Lane unterwegs ist. Als Super Lois Lane oder was? Genau. Superlane. Super Lane. Und hier schmeißt er ein Auto, ist ja auch das allererste Superman-Cover, so schöne Anspielung, das. Ja, genau, und hier sieht man den Bizarro. Ach, das spiegelt ein bisschen. So. Sieht halt aus wie Superman, ist halt so eine Antigestalt. Also lebt Superman mehr so ein bisschen von, wie soll ich sagen? Ist doch tatsächlich Superman interessanter, als man meinen dürf, als man meinen könnte, weil das geht nicht darum, irgendwie, dass er den ganzen Tag Lex Luthor nur auf die Fresse haut, sondern es geht darum, dass er halt, wie du sagtest, der Beste von uns ist, obwohl er ja eigentlich dann doch irgendwie eigentlich ein Außerirdischer ist in dem Moment. Es gibt auch sehr schlechte Superman-Geschichten. Ne? Davon habe ich auch ein paar gelesen. Glaube ich, glaube ich. Aber es gibt halt auch unglaublich viele Superman-Geschichten. Gibt es ja seit 39 oder so. Sowas um den Dreh, meine ich, ja. Ja, ne? Also die erste eigentlich. Ich finde auch, ich weiß nicht, hast du Man of Steel gesehen? Stimmt, oder? Nee, ich habe bis auf die alten Superman-Filme habe ich alles. Oder war das der alte? Kam jetzt wieder ein neuer Nee, das ist irgendwann? dieser letzte, dieser so komplett im Grau war, wo einfach Milliarden von Menschen sterben beim Kampf, Ich wo er glaube nicht, dass ich. am Ende. Hast du nichts verpasst? Weil der ist ein Comic, das ist einer von den schlechten Superman-Comics tatsächlich, weil es Okay. sehr, sehr gesichtslos ist und nicht das zeigt, was Superman eigentlich so ausmacht. Ja, das ist ja so das Zeichen der Hoffnung. Und das haben sie auch im Film gesagt, ne? Aber er ist halt das Vorbild von allen Menschen. So. Da in dem Film wurde halt viel zerstört. Und hier in diesem Comic wird auch so gezeigt, er gibt den Menschen Hoffnung. Er stirbt zwar, er ist bald nicht mehr da, aber sein Geist quasi lebt in allen weiter. So eine Aber Vermächtnisgeschichte. ich vergleiche das, ja, ich vergleiche es auch mal so ein bisschen mit Jesus, ehrlich gesagt. Es hat sehr viele Parallelen. Also dieser Erlöser wird geboren, er könnte die Welt retten, er zeigt Güte. Er schart auch so seine Freunde quasi um sich, die Justice League. Ich glaube, da können wir auch nochmal eine Extrasendung drüber Ja, machen, warum allein Superman, Superman glaube toll ich. ist. Da wäre ich sehr daran interessiert, auch so, weil auch zum Beispiel dieser ganze Batman gegen Superman, dieser Hype und so. Wo der immer so Ja. gedacht hat, oh, ob das wird, oh ja, der Trailer ist geil, der Trailer ist nicht geil. Und ich irgendwie denke ich mir so, I don't know, warum machen die das? Ist das nicht eigentlich doof? Und irgendwie kann ich das halt nicht, weil mir halt Superman bisher einfach nicht so nahe lag. Aber wenn du sagst, mit einem All-Stars kann man einen sehr, sehr guten Einstieg finden, auf einer sehr, sehr hohen Qualität. Ja. Den empfehle ich, uneingeschränkt. Es ist Machen wir mit mal. Zeichnung von Frank Quietly. Das ist das deutsche Cover wieder von Auch wieder voll Panini. schön gemacht. Voll schön gemacht. Ist wirklich schön. Ist auch sehr, sehr dick. Schön, dass das Hochglanz irgendwie passt, da finde ich total. Dann vorne Oh mit. ja. Ich mag den wirklich gerne und ich empfehle ihn allen Leuten, die 192 Seiten steht hier sogar drauf. Für Leute wie Henrik. Dann immer das geteilt durch den Preis nehmen Endlich. muss. 3 Euro pro Seite! Gott! kostet 25 Euro. Das ist ein Softcover in dem Fall hier. Wahrscheinlich kostet das Hardcover ein bisschen mehr. Wahrscheinlich ist es auch vergriffen, weil ich würde da echt gucken. Also, ja genau, ich hatte gerade mal geschaut, bei Panini direkt ist es vergriffen. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwelche Versionen irgendwo anders. Also, wie ich alle Leute kenne, kaufen sich dann eh die amerikanische, also die englisch-amerikanische Version. Kann man machen. Ist okay. Oh. Nicht. Unterstütze ich. Nee, ist sehr schön. Also ich, wie gesagt, eine Empfehlung für den Bruder. War das der Bruder? Ja, für den Bruder, für die Schwester, so, die vielleicht da so superheldenmäßig so unterwegs sind. Ja. Ja, oder auch nicht? Oder ja, gut, wenn du natürlich sagst, das ist der Shit, dann könnte man darauf ja wirklich anfangen. Ja. Was hast du denn noch so im Angebot? Ein Huster. Und jetzt ein Comic. kann mich gerade nicht so ein bisschen nicht so richtig entscheiden. Ich habe hier einen Comic für einen Menschen, der vielleicht lieber ein Buch liest und gehört hat, Comics sind ja vielleicht ganz cool. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich mag es anspruchsvoll, ich mag es auch ein bisschen düster, so eine Leute, oder die vielleicht auch mal, oder auch Leute, die sehen wollen, wie vielleicht eine Geschichte zu einem Comic transportiert wird, Oh, also so das klingt umgewandelt gut. wird. Und dafür habe ich vorbereitet, aber das wäre super gewesen, hätte ich jetzt schon als auch diese Klickstrecke hier vorbereitet. Alles ist schwierig. Ach, jetzt muss ich mal den Tab finden. Oh, ich bin super. Nee. der Comic heißt. Ach, das sieht alt bescheuert. Wie krass das aus. Hier öffnet sich die Fenster. Ist vielleicht Ordnung. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Alles gut, alles gut. So. Ja, da ist es. Ich mach's mal kleiner. Ich seh's bloß. So. Ist okay. Hat man es so halbwegs im Ja, Bild? das ist Alles? okay. Okay, der Comic heißt Thumbprint und ist nach einer Geschichte von Joe Hill, den man vielleicht schon aus der Comic-Szene kennt. Der hat, glaube ich, Lock and Key geschrieben oder The Cape, was auch wieder so eine Superhelden-Dekonstruktion war. Und Thumbprint ist eigentlich eine Kurzgeschichte von ihm, die von Jason Chiaramella und Vikmal Hotra, ich auswendig gelernt, in einen Comic verwandelt wurde. So. Und die hat ein sehr, sehr schwieriges Thema, finde ich. Also, das ist sehr bedrückend, sehr düster und dabei auch sehr spannend, weil man nicht genau weiß, soll ich den Protagonisten jetzt mögen? Habe ich Mitleid? Verachte ich ihn, weil das Thema ist, es geht um eine Frau, die in einer Bar arbeitet, sie. Sie kam aus dem Irakkrieg, glaube ich, und war in Guantanamo Bay stationiert und war auch daran beteiligt, da die Insassen zu foltern. Kann man, glaube ich, schon so sagen, ne? Ja. Foltern ist der Terminus. Genau, und lebt jetzt quasi so ein bisschen damit, mit ihrer Schuld, die sie auch ziemlich schnell eingesehen hat. Die Taten hat es natürlich trotzdem begangen, hatte viel Glück, dass sie auf Fotoaufnahmen nicht richtig erkannt wurde. Deswegen ist sie ungestraft davongekommen. Also sie posiert hier quasi auf einem Gefangenen. Man sieht aber hier links, das ist noch ein bisschen größer, so. Also hier links sieht man bloß den Stiefel von ihr auf dem Kopf von dem Gefangenen. Rechts sieht man, wie sie wirklich posiert hat. Deswegen konnte man ihr das nicht so richtig nachweisen. Deswegen ist sie ungestraft davongekommen. Lebt jetzt aber trotzdem mit der Schuld. Also es geht so ein bisschen um posttraumatischen Stress, wie sie damit umgeht. Entsprechend mit der Pistole in der Hand. Also schon sehr, sehr positiv, ich sehe schon, ja. Und arbeitet halt in so einer Bar, wird von so einem schwierigen Typen angegraben ständig. Das ist eigentlich alles total scheiße. Also alles ist richtig scheiße für sie. Man denkt aber die ganze Zeit, eigentlich möchte ich dir auch jetzt kein schönes Leben gönnen. Das ist halt ein Mensch, den wir sehr leicht verurteilen können, weil wir halt nicht in der Situation sind. Dem wir aber jetzt auch nicht unbedingt helfen wollen. Und ach, man ist da wirklich sehr, sehr zwiegespalten. Und es fängt halt damit an, also auf einmal, dass sie so einen blutigen Daumenabdruck findet. Also das ist auf so einem Zettel, kriegt sie, glaube ich, per Post. Und sie hat auch eine Vermutung, wo das herstammen könnte. Das ist natürlich klar, die Verbindung zu ihrer Zeit als Soldatin, die ist auf jeden Fall da. Und sie macht sich jetzt einen Kopf, wird sie jetzt doch von irgendjemandem, der davon weiß, irgendwie denn doch bestraft für ihre Taten. Wo kommt es her? Sie wird halt psychisch total fertig gemacht. Ups, jetzt habe ich es mir weg. Das sieht ihr ja gar nicht. Ja. Nee, alles gut. Nee. So. Wir sehen noch Seite 7. Genau, ich habe daneben geklickt. Profi, wie ich bin. Genau, hier wird es halt von diesem Typen da irgendwie gemacht und da trägt es und so. Okay, warum nicht? Genau, und dieser blutige Daumenabdruck. Sie hat eine Ahnung, wo es herkommt, weiß es nicht genau. Es ist alles ein bisschen verworren und im Laufe der Geschichte erfahren wir halt mehr davon, was da eigentlich genau passiert ist, was genau diese Taten waren, die sie so belasten. Und wirklich am Ende der Geschichte weiß man jetzt als Leser auch nicht, möchte ich, dass sie jetzt überlebt, möchte ich, dass sie vielleicht sogar stirbt oder traue ich mir jetzt selber diese Gedanken zu, diese negativen Gedanken, und das ist ja jetzt schon der Feind in der Geschichte. Also, naja, es ist schwierig. Und das Spannende ist halt, dass am Ende, nee, also nicht ganz am Ende, das erzähle ich mir natürlich nicht, aber es gibt die Kurzgeschichte, auf der das basiert, von Joe Hill, die ist da auch nochmal abgedruckt. Und das finde ich halt super interessant, dass man halt wirklich nochmal sieht. Ich habe tatsächlich eine Seite gesucht, wo Text drauf ist, um es euch zu zeigen. Das ist halt blöd. Also es ist komplett auch Genau, es abgedruckt. ist halt eine Kurzgeschichte über gefühlt, nicht 10 Seiten, oder vielleicht ein bisschen länger. Es gibt noch Okay, das in geht der ja. Version jetzt hier noch so Skizzen. Und ganz am Ende gibt es noch so eine andere Geschichte. So, ich weiß auch nicht, das habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so, was uns da geht, keine Ahnung. Genau, und das finde ich halt interessant. Man sieht dann halt, der Comic erzählt eine Geschichte, die Kurzgeschichte erzählt eine andere Geschichte. Beide sind sehr, sehr ähnlich. An manchen Stellen unterscheiden sie sich aber auch. Und dadurch hat man vielleicht nochmal so eine andere Wahrnehmung von den Umständen. Also es ist natürlich schwierig, einen geschriebenen Text in Comicform zu bringen. So wie es auch eine Verfilmung von einem Buch halt schwierig ist. Ne? Manche Sachen muss man beibehalten, andere Sachen muss man verändern, weil es einfach so nicht funktioniert. Und das zeigt der Comic ganz gut. Ganz abgesehen davon, dass es wirklich krasser Stoff ist. Also es ist wirklich sehr, sehr düster und sehr, ja, düster ist eigentlich genau das Wort. Man sieht es auch in den Zeichnungen, die sind da auch sehr, sehr düster. Ist aber schön, dass sie sich halt da an so ein Thema auch dann rantrauen, weil Guantanamo und so und dann aus welchem Blickwinkel man das nimmt und wie das dann verarbeitet wird und so, das ist schon ein sehr interessantes Thema, so wie sie das anscheinend aufgreifen und dass es halt überhaupt gemacht wird. Ich habe häufig das Gefühl, dass in Comics einfach gesagt wird, ja, wir können halt alles machen, scheiße, warum machen wir das nicht so? Weil die Hürde ist, wenn du einen guten Zeichner hast und ein gut geschriebenes eine Story, dass die Hürde halt nicht ganz so hoch ist, als wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, gleich einen Film drehen willst, sondern du kannst halt einfach dann den Scheiß einfach mal machen. So. Finde ich echt Finde interessant. ich, ja. Ich Ja. kann jetzt dabei aber nicht sagen, ob es jetzt irgendwie auf wahren Begebenheiten passiert oder ob das jetzt alles nur Inspiration von Joe Hill aus den Nachrichten ist oder ob da irgendwie Interviews geführt wurden, das weiß ich nicht. Ja gut, also wir Es wissen ja fühlt sich. zumindest, die Guantanamo Bay-Sachen sind ja, Genau. das wissen wir ja, aber ich sag mal, darüber hinaus kann man sich, auch wenn es vielleicht nicht so passiert ist, aber man kann sich zumindest denken, dass so ein Hergang dann ja wahrscheinlich passieren könnte oder dass jemand dann voll daran zerbricht und irgendwie Probleme mitbringt und so. Das hätte an sich so passieren können. Denke ich auch. Also die Geschichte hat am Ende noch so den einen oder anderen Twist, ne, wo man dann vielleicht, die man auch nicht so richtig folgen kann, vielleicht. In sich macht es alles Sinn. Also es ist auch diese ganzen Wendungen, die dann vielleicht überraschend kommen. Also es macht wirklich Spaß. Also Spaß im Sinne von, wenn man mal ein Kann bisschen man gut lesen, ja. was Schwieriges lesen möchte, genau. Das ist halt auch eine schöne Sache, wenn man sich generell mit dem Thema vielleicht mal auseinandersetzen möchte, aber so die Realität ist ja dann doch manchmal auch abschreckend. Ne? Da möchte man ja dann doch nicht so genau drüber nachdenken. So aus Selbstschutzgründen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das dann Nicht. jemanden, der da vielleicht auch was miterlebt hat in der Richtung, dass den das dann schon ein bisschen mitnimmt dann in dem Moment, persönlich dann auch. Aber das sind dann ja Ja. auch die guten Stücke der Kunst, wenn du dann einfach das, wenn es dann trifft irgendwo. Ist, glaube ich, auch anders, wenn man so eine Nachrichtenmeldung liest, als wenn man so eine Geschichte liest. Ja, So. total. Das ist ja gut, Nachrichten sind ja wirklich immer sehr differenziert und neutral gehalten und du hast ja bei dem Comic, da hast du ja Genau, dann schon genau. auch einen Hauptprotagonisten, den du ja folgst und versuchst dann auch dich reinzuversetzen Genau. und alles. Absolut. Ja, das wird ein Werk, wenn man wenn es schwierig mag. Das, Ja. achso, kam übrigens vorhin noch von Mikas.at Ja. nochmal die Anfrage, ob es dann eine Liste gibt. Ja, wir schreiben bei den Comics dann immer nochmal eine Liste, wo man das dann haben kann, in die Infobox. Das kommt so ganz im Moment rein. Ja. Für ein Comic oder ein Band von einem Comic hätten wir noch Zeit, bevor wir die Folge dann am Eine. besten, ja, hätte ich so gesagt, weil es wurde ja bemängelt, dass wir immer zu lange machen. Da Deswegen haben Sie achte recht. ich jetzt immer so auf die Zeit, heiter daus, dass wir das haben. Und Finde ich gut. Marco hat Dann mache jetzt ein ich auch bisschen drauf schnell. geachtet. Ja, so wie es halt muss. Jetzt beim letzten Comic war das ja schon so, dass das eigentlich genau gepasst hat, um eigentlich heiß auf den Comic zu machen. Ist cool. Kann ich auch, möchte ich auch, also es ist genau die Reaktion, die ich eigentlich bei allen Comics haben möchte, die ich vorstelle. Das sind wirklich, ich habe die wirklich rausgesucht mit dem Hintergedanken, das kann man verschenken. Oder es ist auch gut, dass du da so eine Geschichte draus gestrickt hast, die man schenken könnte. Das hilft auch sehr. Und das wäre jetzt, also jetzt, ich hab jetzt hier einen Comic vorbereitet. Also in dem Sinne, dass ich ihn rausgesucht habe. Der ist erschienen bei Reprodukt und heißt Hilda und der, ich wollte eigentlich das Cover zeigen. Ist auch schön. Hilda und der Mitternachtsriese. Das Das ist sieht eine ja Sie. super geil aus. Das Haben ist wir nicht das einfach. letzte Mal schon Reprodukt wieder ge Ich glaube, da haben wir auch schon wieder Reprodukt total gelobt. Von dem Line-Up, was die so haben. Die kennen das, die haben gutes Gespür, Ja. glaube ich. Von Luke Pearson. Original ist es, glaube ich, auf Englisch erschienen. Gibt mittlerweile auch mehrere Teile davon und der erste heißt halt Hilda und der Mitternachtsriese. Erzählt so ein bisschen, wo es geht. Ist eine eigene abgeschlossene Geschichte, aber man lernt halt die Hauptcharaktere so kennen und das ist eigentlich nur Hilda. Hier im Hintergrund auf dem Cover sieht man halt schon diesen Mitternachtsriesen. Dieses lange schwarze Konstrukt. Da. So sieht der Mitternachtsriese aus. Und die Geschichte ist unglaublich süß. Sehe gerade 6 Jahre plus. Okay. Ja, ah, okay, kann man mal vorlesen. Ne? 18 Euro, 44 Seiten. Genau. Die Geschichte handelt von Hilda. Die ist mit ihrer Mutter so ziemlich aufs Land gezogen. So fernab aller Zivilisation hat sie den Anschein. Und die leben dazu zufrieden. Man weiß nicht, warum jetzt irgendwie der Vati da nicht da ist oder so. Das finde ich eigentlich auch eine sehr nette Sache. Also, ne, geht ja auch, reicht ja auch Mutti und Kind. Und die werden bedroht. Die kriegen Botschaften, auf denen so steht, ich glaube, die passiert schon. Hier, wenn sie die Mutti hier, wie sie den Zettel in der Hand hält, winzig kleine Botschaften, die ihnen sagen, die sollen da unbedingt wegziehen, die haben nichts zu suchen. Und Hilda antwortet. Hilda ist ein ganz cleveres, niedliches Mädchen. Hier wird das Haus mit Steinen beworfen. Und hier unten links sieht man schon den Schatten, der andeutet, da ist doch irgendwas im Busch. Und tatsächlich, was keiner sehen kann und auch nicht in der Video hier erscheint, glaube ich, ist das ganze Haus, in dem sie leben, ist umzingelt von winzig kleinen Häusern, in denen Zwerge wohnen. Kann man Okay. allerdings nicht sehen. Und Hilda wird irgendwie, ich glaube, es war irgendwie einer der Zwerge, der offenbart sich ihr. Hier ist die Preview leider schon vorbei. Der offenbart sich ihr und gibt ihr ein Mittel, dass er halt diese Zwergenwelt sehen kann. Und dann stellt sie erstmal fest, oh, ich sieht man auf dem Cover, ne, die ganz kleinen Häuser. Dann stellt sie erstmal fest, ah, wir benehmen uns total kacke, ja, wir sind total laut, wir trampeln überall rum. Und in dieser Welt ist es halt so, dass die Menschenwelt und die Zwergenwelt nicht so miteinander interagieren können. Also wenn du jetzt irgendwie auf ein Zwergenhaus trittst, dann trittst du quasi durch, wie so existiert halt nicht. Also es hat keinen Einfluss Also drauf. überlappt im Endeffekt, Ja, überlappt ja gar nicht. genau. Ja, und dann, genau. Und die Zwerge, die sind natürlich total sauer mit denen, die wollen die weghaben, die stören da nur und so. Dann gibt es halt diesen Mitternachtsriesen, der auch noch ein bisschen Schwabbel macht. Der, Moment, ich suche mal die Seite in dem Comic und halte den Fingern eins meiner Lieblingspanels aus dem Comic. Ja. Ich schalte mal kurz wieder um, damit du mein Gesicht kurz ertragen. Ja, kein Problem. Genau, da wird Hilda halt in diese Zwergenwelt geholt. Ja, ein bisschen stillhalten, damit Genau. es dann Ja. nicht greifen kann, soweit. So. Und sie Ja, entdeckt man sieht in sie diese ganz klein, genau. Zwergenwelt und lernt von deren Problemen und erfährt halt, dass da auch noch irgendwo ein Riese wohnt, dieser Mitternachtsriese. Und der macht auch so viel Lärm und der ist halt so störend und da kommt irgendwann halt heraus, der sucht was. Also da ist irgendwas los mit dem. Und Tilda ist ja natürlich ein cleveres Mädchen, möchte ihn jetzt nicht vertreiben oder so, sondern will ihm helfen. Und darum geht es halt so ein bisschen. Und die Geschichte um diese Riesen ist total süß. Die Zwerge sind, also diese kleinen Wesen sind niedlich. Alles ist irgendwie in diesem Comic so unglaublich süß. Also man kann es nicht anders sagen, es ist so süß. Und ich muss euch jetzt dieses Panel zeigen. Das ist auch so süß. Warum ist denn jetzt? Da ist sie nämlich gerade beim Bürgermeister von dieser Zwergenstadt. Und der hat eine kleine Katze. Und ich weiß, das Internet mag Katzen. Ich auch mal gehört, ja. Ach du meine Güte. Sie, Ja, die Schrift kann man leider nicht so lesen. ich lese es vor, das ist niedlich. Könntest du bitte leiser sprechen? Du beunruhigst mein Kätzchen. Und diese arme Katze. Oh mein Gott. Guck dir das an. Das ist unglaublich niedlich. Und das ist, glaube ich, ein ganz toller Comic für Kinder, die so langsam lesen können. Ja, das ist nicht ganz so also nicht ganz so einfach wie der Zauber von Oz von vorhin. Das hat schon schön geschrieben, wirklich. Das hat, ich habe es ja gesehen, es hat ganz, ganz tolle Bilder. Oh, hier gibt es noch eine Seite. Wo fängt es denn an? Die Katze, weil die ist ja so fett. Und die versteckt sich dann hier in Hildas Haaren. Haaren. Und dann ist sie hier unten auf einmal dünn. Und dann wohnen in Hildas Haaren halt ganz viele Katzenbabys. So, das ist so ist die Geschichte die ganze Zeit. So halt super niedlich. Und das ist wirklich für Kinder, die gerne mal was Eigenes lesen möchten, die auch bereit sind, sich auf so eine fantastische Welt auch einzulassen. Die auch für Eltern, die sagen, ich möchte das mit meinen Kindern zusammenlesen, weil die Geschichte ist nicht langweilig, wenn man erwachsen ist. Ich habe es wirklich sehr, sehr genossen. Ja, das ist großartig für Kinder. Das regt zum Nachdenken an. Es hat wirklich viele Aspekte. So, wie kann ich Probleme lösen ohne Streit? Wie kann ich wie kann ich Kompromisse schließen mit Leuten in meiner Umgebung? Ja, Also es ist schon hat viele, viele Metaebene. Aspekte. Sowas wie, wenn Auf du jeden den Fall. Linus guckst als kleiner Bengel, dann sagst du, haha, das Baby. Und wenn du es dann nochmal guckst, dann sagst du, oh, ach so, jetzt verstehe ich das erst. So die Ecke? Ja, vielleicht, aber man kann auch, ja, vielleicht auch, ich stelle es mir so vor, dass Kinder das mit den Eltern vielleicht zusammenlesen und dann vielleicht ein bisschen drüber reden, wie es halt eigentlich optimal wäre, ne? Ja. Ja, gut. Nee, ach, ja, das ist anspruchsvoll, aber dadurch, dass es halt auch so schön ist, einfach, ne, das macht es auch Spaß, es einfach anzugucken, finde ich. Das macht es Hier gibt schon es ab dem zum Cover Beispiel an, ja. fliegende Hundewesen. Keine Ahnung. Wie gesagt, es gibt halt mehrere Bände mittlerweile davon, auch im Deutschen. Die habe ich jetzt alle nicht gelesen. Aber ich glaube, die sind auch super. Also Würde ich jetzt schwer annehmen. fand ich auch, weil wir haben häufiger mal durch den Freundeskreis, die dann schon Kinder haben, mal immer was gesucht und haben dann überlegt, Mensch, Comicladen, was können wir denn da, was wäre denn da gut? So ein bisschen durchgeguckt und so. Und das wäre auch so ein Ding, wo ich sagen würde, Mensch, da ich ja jetzt, also wenn ich noch mal in die Not komme oder in das Vergnügen, ein Geschenk dann zu suchen für Jüngere und wo ich dann auch weiß, die können dann auch zusammen mit den Eltern das dann soweit mal durcharbeiten, das Ding. Das wäre so ein Kandidat tatsächlich. Weil das fehlt mir immer Ich sehr. auch Es gibt sagen. dann, es gibt in unserem Comicladen gibt es zwar schon so einen Blog, wo du halt Comics speziell eher für Kinder dann findest. Aber wie hieß denn das nochmal mit diesem Golem? Ich hatte so eine Geschichte mal mit einem Golem rausgesucht, aber die habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Und dann musst du halt auch, dann blätterst du so durch und hoffst so, naja, hoffentlich können die Eltern auch was damit, vielleicht finden die das ja doof und hoffentlich trifft das so den Geschmack der Kinder und so. Deswegen sehr gut, dass du es sagst, dass man da dann auch bedenkenlos dann zugreifen kann und dass das auch zu einem Gruppenevent dann werden kann, dementsprechend. Oh ja, Das ist schön. Gruppenevent. Nee, aber das. Ich habe es auch oft empfohlen und auch ab und zu mal verschenkt. Das macht Sinn, das Buch. Das ist wirklich ganz, also wie dafür gemacht, finde ich. So sollten Kinder für Bücher durchaus sein. Kinder für Bücher. Bücher für Kinder sollten so sein. Aber Kinder können auch so sein. Kinder können auch so sein. Erklärbar. Und auf einer Metaebene, wenn man länger drüber nachdenkt. Da könnte ja mehr dahinter stecken. Ja. Der kann ja nicht nur, der kann ja auch sprechen. Ja, das war doch an sich ganz, ganz schön. Ich fand's gut, dass wir doch so ein recht unterschiedliche, dass du so recht unterschiedlich was da ausgesucht hast. Das freut mich. Weil das hilft, glaube ich, vielen Leuten weiter, den Wust so ein bisschen durcheinander zu kriegen. Und ich glaube, außerhalb von Leuten, die eh schon Comics kennen, wäre Comics eher selten verschenkt. Oder vielleicht mal, ja, so ein nicht lustig wird dann vielleicht nochmal verschenkt, aber da gibt es ja so viel mehr. Da gibt es ja so viel mehr. Das stimmt. Und ich glaube Uli auch, Stein macht auch viel. Ne? ja, und ich glaube auch, wir, dass so eine Comic-Empfehlungsrunde, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir das durchaus nochmal in anderen Kontext mal irgendwie nochmal machen oder ja, mit anderen Teammitgliedern, dass man dann einfach gucken, was haben die so in letzter Zeit gelesen, was ist total hängen geblieben. Und ja, gut, nö, Ja, von müssen wir mal der. schauen, wie es ankommt. Ich habe jetzt, hast du jetzt eigentlich schon so Zuschauerreaktionen? Fanden die es gut? Oder finden die uns blöd? Es ist halt heute nicht so viel, weil unser Magnet Sarah Burini nicht da ist. Das ist halt immer Ach so, so, aber Spaß. dafür sind, das ist halt immer, wenn du den Fame nicht gerade da parat hast, dann musst du halt beständig und immer wieder was bringen und dann Also, irgendwann. fertige Typen wird auch keiner sehen, dieser Rumpfschwaller. Hätten wir doch mehr Katzen ins Bild halten sollen, ja. Ah, verdammt. Mist. Ich hätte noch einen kleinen blauen Esel ins Bild zeigen können, aber Ari, schnell Empfehlung für Kinder unter 6 Dann sehen wir oder das nächste Mal nochmal, wenn wir dann wieder eine ja, das Empfehlung möchte ich bekommen. unbedingt vorstellen. Ist ganz toll. Genau. Wir das nächste Mal dann nochmal. Weil wir liegen auch ganz gut so in der Jo. Zeit, so ungefähr bei Schon, einer ne? Stunde. Deswegen hätte ich gesagt, machen wir die Folge soweit zu und gucken. Wir haben für nächste Woche auch schon mal wieder was angedacht, was wir dann gerne hochkicken wollen. Die Folge geht natürlich auch wieder hoch, auch soweit gen YouTube. Wie gesagt, auch die Infos dazu, was wir hier vorgestellt haben, schreiben wir soweit in die Infobox. Wenn ihr weitere Fragen habt, was ihr denn ansonsten, vielleicht sagt ihr auch, ah, das, was hier vorgestellt wurde, ich will noch was für den Opa haben und irgendwie ist das jetzt alles nicht so gewesen, was ich mir vorgestellt habe, dann könnt ihr auch in den Kommentaren nochmal anfragen, ob wir da vielleicht noch was für euch haben oder direkt, was auch immer eine gute Nummer ist, auf Mainz Delight, mal gucken, weil der gute Mann hat ja schon so einiges reviewed und angeguckt und empfohlen und gemacht und getan. muss man ja mal so Ich ein hörte bisschen. sowas. Sagen wir eigentlich auch so Share und Subscribe oder so? Nee, ja. Das Ich machen auch suche. YouTuber so. Ja, ich suche immer noch so auf die coole, auf die, ich versuche, ich Achso. überlege halt immer noch, wie man das cool rüberbringt, dass die Leute sagen nicht, ey, Klickuren, ihr wollt, macht das nur fürs Abo, ihr Schweine. Fürs Abo, Fürs genau. Abo, alles Wie fürs Abo. macht's denn unser großes Vorbild Sami Slimani? Der Weißt du macht's das? absolut richtig anscheinend. Ja, Ich mach das anders. Ihr hättet einen Mehrwert davon, wenn ihr uns abonniert und uns vielleicht euren Freunden empfiehlt, weil Sharing is Caring. Und ihr würdet dann immer neu die nächste Folge soweit mitbekommen, wenn ihr halt zum Beispiel kein Twitter habt und deswegen ist ein Abonnieren durchaus sinnvoll. Wenn ihr das scheiße fandet, dann müsst ihr uns entabonnieren, bevor ihr uns abonniert. aber wenn nicht, wenn sie es nicht machen, dann hat es ja auch durchaus Gründe. Also dann sind die vielleicht doof oder so, dann Dann ist es ja ist auch es aber auch okay. so. Aber Ja. selbst dann würde ich mich über den Kommentar freuen. Ihr seid Nee, doof. nicht bei YouTube, danke. Gut, dann hätte ich gesagt, lass uns die Runde soweit zumachen. Das war doch recht erquicklich. Dann gucken wir mal, Danke was für wir. deine Zeit. Ja, Ja, auch danke hat für sehr deine Spaß. Zeit natürlich. Und Ja, dann bitte holen wir die gern. Maya einfach das nächste Mal ins Boot, wenn die dann von der Zeit her so ein bisschen, wenn es bei ihr besser passt. Wir haben Genau. einen kurzen Teaser noch. Wir haben, oder zwei kurze Teaser. Nee, einen kurzen Teaser. Wir haben geplant. über Gewalt in Comics zu sprechen. Das wollten wir eigentlich schon vorziehen, hat aber nicht ganz geklappt bei allen, weil wir viele Meinungen dazu haben wollten. Das wäre so das nächste größere Thema, was wir angedacht haben. Deswegen nächstes Mal bestimmt sehr interessant, aber wenn ihr erst 12 seid, schaltet vielleicht nicht ein. So viel zum Thema. Wir sind ja nicht explizit, ne? Wir versuchen es ja auch jugendfrei zu halten. Ja. Echt? Bei dem Thema wird es Oder? eventuell etwas schwierig, wenn wir auch was zeigen wollen oder Ja, so. Da stimmt. muss man vielleicht nochmal vorher Hinweise geben oder so. Gut, okay. Hast du noch irgendwas? Ein bisschen Hunger. Aber da Bisschen kann ich mich Hunger. selber drum kümmern. Das stimmt. Das Ja. kriegst du aber auch hin. Da bin ich ganz Das schaffe zuversichtlich. ich. Ich habe es lange geschafft. Und du? Hast du noch was auf dem Herzen? Nö, ich bin super happy, dass das jetzt soweit gut geklappt hat und Ne? dass das doch sehr, sehr praktisch geworden ist, die Folge. Finde ich gut. Wenn ich auch selber Das stimmt. nochmal mir das Video später nochmal angucken und nochmal überlegen, was ich denn da so verschenken kann. Ja, ich schicke dir ein paar Links. Gut, okay, dann wünsche ich allen Zuschauern noch einen schönen Abend oder morgen, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Und ja, bleibt uns treu, dem Fuchs, und bis demnächst. Ciao, Baui. Tschüssi, Tschüssi, Pussy. Bussi.